Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ramen Blast vs. Retro Ranger, Green Ranger. Ich vergesse immer wieder, wie der Showname eigentlich heißt. Tut mir leid, sorry. Kann mal passieren, bei so vielen Formaten, wie wir jetzt hier schon am Start haben. Mit einem sehr, sehr spannenden Thema, über das ich mich persönlich extrem freue, weil ich kann schon gar nicht mehr erwarten, bis es endlich soweit ist, dass ich meine erste Virtual Reality Brille besitze. Nächstes Jahr hoffentlich. Ich hoffe, dass es nicht wieder eine Verzögerung gibt, eine Verschiebung. Ja, das ist das Thema. Wir werden über die verschiedenen Brillen reden kurz, aber auch über die Anwendungszwecke, denke ich mal, und die Möglichkeiten, die das Medium dann bieten wird. Und wieder dabei ist der bekannte Suki. Einen schönen guten Tag erstmal von mir. Hier ist nochmal der Suki von Rahmenblast. Ja, ihr kennt mich, beziehungsweise ja, aus den letzten Podcasts, da haben wir ja schon des Öfteren verschiedene Themen besprochen, die ganz interessant waren. Ja, heute, wie er schon sagte, der Green Ranger geht es um Virtual Reality. Kurz wird ja wahrscheinlich auch angeschnitten Augmented Reality, weil das ja auch so ein bisschen in diese Szene geht. Ja. Ja, aber der Primärfaktor geht halt, der Fokus geht halt auf Virtual Reality. Ja. Jetzt erklär nochmal, was Primfaktor ist. Okay. Hören wir damit lieber auf. Genau, bevor wir dann losgehen, noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Wir haben ja, wie gesagt, zwei Formate, Rahmenblast und Retro Ranger. Für alle, die es nicht wissen, die vielleicht nur den Podcast zuhören, Retro Ranger ist ein YouTube-Kanal, wo man quasi Videos über Retro-Spiele finden kann. Es sind Reviews, die ich quasi durchführe in der Rolle des Green Rangers. Also einfach mal vorbeischauen, wen es noch interessiert. Steckt viel Arbeit drin, deswegen würde ich mich sehr freuen über den ein oder anderen Zuschauer. Gut, nun können wir endlich loslegen. Und genau. Du hast gerade perfekt den Einstieg gebracht, denn vielleicht trennen wir erstmal kurz die beiden Begriffe für komplett Neulinge, Virtual Reality und Augmented Reality. Und fang du vielleicht mal mit Augmented Reality an? Augmented Reality. Was habe ich denn gesagt? Achso, ich habe Augment. Das ist natürlich auch interessant, sorry. Augmented natürlich. Reality ist, falls manche von euch die HoloLens von Microsoft kennen, das ist im Prinzip Augmented Reality. Es ist eine super Erklärung. So eine Art, also ich sag mal, es ist eine Brille, die ihr praktisch aufzieht. Und anders als bei einer Oculus Rift oder Virtual Reality Brille, seht ihr durch die Brille quasi durch. Es ist wirklich wie eine normale Brille, ich sag jetzt einfach mal Sonnenbrille oder sowas, die ihr praktisch habt. Der Unterschied ist, die Brille projiziert quasi Hologramme in der Umgebung, mit denen ihr interagieren könnt. Das heißt, ihr braucht jetzt keine Handschuhe oder sonst irgendwas. Ihr könnt euch ein ganz schlichtes Beispiel, ihr habt eine Skype-Konferenz mit einem Freund und könnt euch das Skype-Fenster, wo ihr auch die Person, die die Webcam bei sich aktiv hat, seht, praktisch vor euch rechts à la Dead Space oder so vor euch schweben lassen und geht einfach durch den Raum, während rechts von euch praktisch dieses Skype-Fenster offen ist. In der Umgebung seht ihr praktisch ein Windows-Fenster oder ähnliches, mit dem ihr interagieren könnt. Ihr könnt euch ein Fernsehbild projizieren, ihr braucht keinen Fernseher mehr, könnt es dann mit den Händen einfach größer ziehen und ihr könnt es praktisch, ja, man könnte Windows-Fenster in der Umgebung benutzen und weiteres, Anwendungen etc. Das ist der Fokus auf Hologramme halt, Augmented Reality, und dann gebe ich jetzt weiter an dich zu Virtual Reality. Wobei, ist ja, muss ich noch kurz korrigieren, weil du im Prinzip natürlich exemplarisch an HoloLens erklärt hast, aber Augmented Reality ja auch heißt nicht unbedingt, dass man eine Brille aufsetzt, sondern im Prinzip ist es einfach nur eine Veränderung der Realität, also man sieht quasi die echte Welt. Ja, so wie wenn man vor die Haustür geht ein und es werden dort Elemente hinzugefügt, sei es also Pokémon-Tiere, die dann vielleicht in dem echten Gras rumwuseln. Beispiel ist auch gut, Nintendo 3DS, der hat diese Karten gehabt, die man hinlegen konnte, dann wurde auch quasi ein Hologramm oder eine Erscheinung in der wirklichen Welt reinprojiziert, mit der man interagieren konnte in gewissem Maßen, und das ist das. Man hat also die echte Welt mit einem Spiel verbunden. Also viele kennen vielleicht auch Geocaching oder so. Man könnte dann theoretisch das Ganze einfach ein bisschen anders umsetzen mit virtuellen Objekten in der echten Umgebung. Großes Ding wird wahrscheinlich nächstes Jahr Pokémon Go dann sein. Um jetzt den Bezug zu Virtual Reality, unserem eigentlichen Thema, zu ziehen. Bei Virtual Reality ist es eigentlich anders, weil Virtual Reality hat, wie der Name Virtual sagt, überhaupt nichts mit der Realität zu tun, sondern es ist wirklich eher, dass man zieht irgendwas auf. In dem Fall momentan ist es halt eigentlich nicht anders möglich, also man als eine Brille aufzuziehen, aber man flieht quasi in eine andere Welt. Das heißt, die Welt ist komplett virtuell, wie in einem klassischen Computerspiel, nur dass man, dass eben dieser Helm einen simuliert durch die verschiedenen Linsen und die Technik dahinter, dass man eben in dieser Welt drin ist. Also das, was man eigentlich als kleines Kind schon immer geträumt hat, man ist quasi Super Mario oder man ist dieser Actionheld mit der Waffe, weil man sich genauso fühlt. Also weil der Körper quasi die Signale so empfängt, wie als würde er Höhenunterschiede und alles Mögliche realistisch wahrnehmen. Und also es ist aber komplett virtuell. Es hat also, klar, es wird wahrscheinlich auch wieder ein Mischmasch-Experimente geben, aber grob, um den Begriff zu definieren, ist das der Fall. Halt auf sowas. Genau. Ja. Und momentan gibt es ja jetzt verschiedene Anbieter. Ja. Das eine wäre wahrscheinlich der bekannteste, ist Oculus Rift, was damals eigentlich als Kickstarter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gestartet ist, bevor es dann von einem Großkonzern namens Facebook übernommen wurde und etliche Millionen reingepunkt worden. Es ist ein großer Entwickler dabei, und zwar von id Software, der ehemalige. Wie heißt der Doom? Du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß, wahrscheinlich weiß jeder draußen, wen wir meinen. Der auch übrigens immer sehr, sehr interessante Pressekonferenzen über das Thema hält. Mhm. Wir haben Valve, die mit SteamVR bzw. der HTC Vive dann in diese Virtual Reality Bereich kommen wollen. Wir haben natürlich PlayStation, die auch mitmischen wollen mit PlayStation VR. Und wir haben einen oft unterschätzten Teil, der vielleicht für die meisten Gamer irgendwie übersehen wird, das Samsung Gear VR, also das Virtual Reality Device für mobile Geräte, in dem Fall nur Samsung-Handys. Die aber auch irgendwie ohne Oculus so ein bisschen, also von denen. Genau, die benutzen die Technologie von Oculus. Genau. Da gibt es aber auch noch andere Dritthersteller, die quasi die Oculus lizenzieren. Also ich glaube Zeiss, also so ein Optik, der auch Brillen herstellt, Brillengläser herstellt, der hat benutzt die Technologie. Wird also vielfältig im Einsatz kommen, aber das sind zumindest namentechnisch die größten. Es gibt natürlich auch noch 1000 Kopien aus China. Es gibt noch andere Kickstarter, die dann mit höheren Auflösungen und größeres Field of View und alles Möglichen werben. Aber das sind jetzt, denke ich mal, die Hauptkonkurrenten, die sich auf diesem Markt erstmal streiten werden und die dann ja auch in dem Podcast thematisiert werden. Und ich weiß nicht, hast du mit irgendwas Speziellem schon Erfahrung gemacht? Ich konnte die Oculus ausprobieren, Oculus Rift. Du konntest sie wirklich ausprobieren? Wo war das gewesen? Ja, das war von meiner Arbeit her eine Messe in Dortmund von einem Lieferanten von uns. Und die hatten halt dort verschiedene Techniken, eher halt EDV-Bereich natürlich, normalerweise schön. So Business-Bereich. Und ich glaube, so aus Spaß hatten die halt an einer Station halt noch die Oculus gehabt. Und dort die typische Achterbahn-Demo. Ja. Oh, die habe ich auch gespielt, super. Am Anfang habe ich mir erst gedacht, als ich so die Videos gesehen habe von irgendwelchen Leuten, die Oculus ausprobieren, okay, Achterbahn stelle ich mir nicht so besonders vor. Ich stelle mir das viel schlimmer vor, wenn man so ein Horrorspiel spielt und wirklich was einem vor einem Gesicht plötzlich auftaucht und man quasi, wenn man eine Bedrohung direkt vor sich hat, man quasi sich wegdreht, um dann wegzugucken oder sowas. Das gibt so mehr so diesen Effekt, diese Bedrohung ist wirklich vor dir. Wobei die These immer noch stimmt von dir, aber auf jeden Fall, der Punkt ist der, als ich die Achterbahn gespielt habe, haben sie alle gesagt, jetzt kommt wieder der Saarländer raus, dass man sich am besten hinsetzen soll. Weil die Leute sind sonst umgefallen und ich habe halt gedacht, so okay. Und ich dann was gedacht, für dumme Leute, ne? Die Arbeitskollegen, mit denen ich da war, haben gesagt, komm, probier im Stehen, mach das, los, Carino. Jetzt und, kommt's, die Geschichte kenne ich nämlich noch nicht. Ich mich dann dahingestellt und habe dann halt aufgesetzt und habe gedacht, okay, es fängt an und dann geht's erst langsam hoch bei der Achterbahn. Und im ersten Moment war ich erstmal grafisch, natürlich ist das nicht auf einem Top-Niveau. Wo ich mir erst dachte, das kann allein schon, weil die Grafik so unrealistisch ist, gar nicht so realistisch für einen wirken, dass es wirklich eine virtuelle Realität ist. Das Problem ist, diese Einflüsse und diese schnellen Bilder, die auf das Gehirn wirken, dadurch, dass du wirklich nur noch das siehst, als wenn du quasi, wie wenn du mit deinen Augen guckst. Der Kopf bewegt sich mit, du guckst in die Richtung, wo dein Kopf guckt. Und das Problem ist, dadurch kannst du quasi, Dadurch kannst du quasi nicht, wie wenn du ein Spiel spielst, du erschreckst dich vor was, dann guckst du beim Spiel einfach weg. Da kannst du nicht weggucken, weil wenn du nämlich zur Seite schaust, dann siehst du rechts die Umgebung. Aber dieser Effekt ist trotzdem immer noch da. Und ja, als die Achterbahn losging, hat das Gehirn hat irgendwie so diese Kraft, die auf einen wirkt bei einer Achterbahn, irgendwie dargestellt, obwohl sie eigentlich gar nicht da ist. Also es war so, dass mich das richtig nach hinten gedrückt hat. Also ich bin mit dem Kopf so zurückgegangen, mit dem ganzen Oberkörper, dass ich nachher fast rückwärts hingefallen wäre, musste mich wirklich anstrengen, gerade zu bleiben. Dieses ganze schnelle links, rechts und hin und her auf der Achterbahn. Teilweise habe ich echt gedacht so, ach du meine Güte, ich kann nicht mehr. Wann ist es vorbei? Ehrlich, so ich schlimm. Ich bin stehen krass. Geblieben, durchgehend. Die anderen ich habe nur von außen gehört, wie die anderen nur gesagt haben, so, oh, der ist ja hardcore, der bleibt stehen und der packt das. Aber es war echt anstrengend, es war echt schwierig. Ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Auswirkung auf den Kopf quasi hat, dass das solche, so Gefühle, simulieren kann. Und dass man das wirklich so täuschend wahrnehmen kann. Das war schon interessant. Also ich fand es sehr, sehr beeindruckend seit dieser Präsentation. Vorher war ich nicht so beeindruckend, aber als ich das mal dann probiert habe, ich dachte, genial, das möchte ich auch. Ich bin total überrascht, dass du die Achterbahn-Demo auch ausprobiert hast. Das gibt uns eine ganz andere Gesprächsbasis jetzt, die wir hier haben. Ja. Weil bei mir war es nämlich die Cebit auch. Also arbeitsmäßig musste ich dorthin und habe gewusst, dass die Oculus dort ist. Und ich meine, als Aussteller hat man zeitlich andere Privilegien. Man ist früher da und dann kann man ein oder andere Sachen ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es CT oder Heise war. Einer der beiden hatte dort die Oculus aufgestellt gehabt und um dein Erlebnis noch zu ergänzen, dort musste man sich setzen, weil die hatten noch einen Sitz angebracht gehabt, einen speziellen Sitz mit Achterbahnriegel quasi, um das nochmal ein bisschen näher zu simulieren, der sich, glaube ich, auch minimal vibriert hat oder sowas. Also das war noch ganz interessant. Und ich war ähnlich wie du. Wir haben mittlerweile so viel verschiedene Technologien erlebt. Man erinnert sich an den Virtual Boy oder so, die schrecklichsten Virtual Reality Erlebnisse, die es jemals geben kann, wo man denkt, oh Gott, das wird bestimmt wieder nichts, aber schon damals bei den ersten Berichten zu Oculus war ja wirklich jeder begeistert, hat gesagt, oh fuck, das ist die Zukunft, wie kann das sein, das ist jetzt endlich da, und ich war so gehypt. Und dann habe ich die Oculus endlich ausprobieren können. Und der erste Moment war bei mir genauso, auch Ernüchterung, weil ich gedacht habe, scheiße, die Grafik sieht ja echt, ich sag bewusst übertrieben auf N64-Niveau, was jetzt nichts Schlimmes ist, aber für Virtual Reality habe ich mir gedacht, oh Moment, das kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Ja. Und dann geht es wirklich los. Und man muss dazu sagen, ich habe Höhenangst. So, und jetzt geht diese Achterbahn hoch und ich denke, what the fuck, was passiert gerade? Ich realisiere die Höhe. Mein Körper merkt, ich bin 100 Meter hoch. Weil es war ja noch, das ist diese Achterbahn-Simulation, wo man quasi in einem Kinderzimmer ist. Wenn du oder du hast eine andere gespielt. Also ich habe die in einem Kinderzimmer gespielt, wo quasi man, weißt du, eine Spielzeugachterbahn, alles um einen rum ist größer, ein riesengroßer Teddybär und so weiter. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Dieses typische Unwohlsein, was ich habe, wenn ich halt in einer hohen Höhe bin. Und es hat einfach so funktioniert. Und ich konnte es an dem Tag nicht fassen, wirklich. Ich bin zu jedem gelaufen und gesagt, hör mal zu, scheiße, ich kann mich nicht mehr mit dir unterhalten, weil du hast Virtual Reality noch nicht erlebt. Du hast quasi einen wichtigen Teil, den ich in meinem Leben schon erlebt habe, hast du nicht erlebt. Danach wirst du alles anders sehen. Ja. Alle Dinge auf der Welt werden anders sein, weil das ist einfach, das ist der Shit gewesen. Also das war wirklich richtig gut. Schade, dass es nur die Achterbahn-Demo war, weil wenn man ja schaut, gibt es ja wirklich extrem gute Demos mittlerweile und Mods für die Oculus, um das auszuprobieren. Mir war es bisher halt dann trotzdem die Investition einfach noch nicht wert, weil ich halt habe leider keinen, sag ich mal, qualitativ hochwertigen PC. Das heißt, ich müsste erst meinen PC aufrüsten und dann hätte ich mir müssen ein DevKit, ein DK2 besorgen, und dann ist es ja viel Fummelarbeit, und ich wollte jetzt auch nicht in meinem Arbeitszimmer damit rummachen, sondern eher in meinem Wohnzimmer. Das wäre dann nochmal alles schwierig gewesen, aber der erste Eindruck ist, ich bin der Meinung, jeder, der es noch nicht selbst erlebt hat, kann das eigentlich wirklich nicht bewerten. Ich hätte es vorher auch nicht gedacht. Kann man auch nicht. Ich habe vorher gar nichts davon gehalten. Ja. Ich habe gedacht, bis die Grafik erstmal so gut ist, dass man es wirklich für eine virtuelle Realität halten kann. Ich sag mal, die Grafik heutzutage bei Spielen ist ja verdammt gut, wenn man sich bestimmte Titel nimmt. Also die können extrem was rausholen. Aber bei diesen Oculus ist es ja so, dass dort diese Auflösung einfach nicht so dargestellt werden kann und die das einfach nicht so packt. Da ist die Grafik dort einen Schritt zurück. Genau. Ja. Aber trotzdem ist das so täuschend. Das ist schon Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe es vorher nicht geglaubt. Ja. Ich habe davon nichts gehalten. Ich habe gedacht, so diesen Hype darum verstehe ich nicht. Ich habe auch nichts beim Kickstarter oder sowas unterstützt. Ich habe gedacht, so ja, mal gucken, was das wird. Und bis ich es jetzt, wie gesagt, selbst dieses Jahr probiert hatte und seitdem bin ich auch schon sehr begeistert davon. Ich hatte die Achterbahnfahrt gespielt, das ist so eine Holzachterbahn oder sowas auf so grünen Wiese, aber so eine richtige Achterbahn, die dich wirklich erst mega lange hochzieht und danach geht es nur noch runter. Und das war die Demo, die ich gespielt habe. Aber es ist interessant, also wo du auch gerade von solchen Ängsten geredet hast, ich habe ein Video von einem Let's Player gesehen. Der hat eine Oculus, so ein Oculus-Spiel oder Demo gespielt. Da sitzt er an einem Schreibtisch im Büro und soll die beiden Control-Tasten gedrückt halten. Und wenn du halt dann natürlich in der Oculus die Oculus aufhast, siehst du, wie und wenn du runterguckst, deine Arme, wie die auf der Tastatur die Control-Tasten festhalten. Das gibt natürlich ein sehr täuschendes Bild, weil du auf daheim ganz genauso sitzt. Du darfst die Control-Tasten nicht loslassen. Und an einem gewissen Punkt vom Spiel kommt dann auf dem Bildschirm vom Laptop eine Warnung, dass jetzt Spinnen kommen. Oh. Wo ich mir in dem Moment gedacht habe, warum, also damals habe ich mir gedacht, so, warum zeigen die Warnung? Jetzt kann ich es aber wieder verstehen, weil die Leute, die wirklich Angst, Phobie vor Spinnen haben, die werden, glaube ich, höllische Panik bekommen, wenn die in der Oculus runtergucken und ein riesiges Vieh den Arm hochkrabbelt und an der Schulter und dass die Leute halt quasi davor warnen. Das ist halt schon Wahnsinn, dass es wirklich so einen Effekt haben durch diese Immersion. Also jeder, der jetzt noch nicht Virtual Reality ausprobiert hat, der wird wahrscheinlich denken, wir beide sind verrückt. Weil warum sollte man vor einem virtuellen, grafisch recht schlechten Spinne auf einem Arm, der wahrscheinlich auch nicht wirklich animiert ist, Angst haben? Aber das ist einfach, es ist ein ganz komisches Gefühl. Es ist halt vom Blick her, also das Gehirn wird einfach komplett getäuscht. Es wird sowas von getäuscht, dass man wirklich, dass es diese Wirkung auf einen hat, als wenn es Wirklichkeit wäre quasi. Genau, und je länger das läuft, desto mehr ist man quasi dann drin. Man vergisst das. Genau, man vergisst es teilweise. Also ich glaube, wenn bei mir wenn ich noch kurz dazwischen sagen darf, wenn die Leute bei mir, als ich das probiert habe, nicht rundherum die ganze Zeit gesagt haben, oh, der steht noch. Genau, das reißt einen nochmal ein bisschen raus. Ich glaube, wenn es einfach nur ruhig wäre und ich hätte nur den Ton vom Spiel gehabt und halt die Brille auf, dann hätte man irgendwann das komplett so vergessen, weil man ist da einfach drin. Da sind wir aber bei einem großen Punkt, der halt auch wichtig ist für das ganze Gesamterlebnis, weil genau dieses Tonerlebnis wird auch wichtiger denn je werden in der Virtual Reality, weil im Prinzip kann ich ja alles aus der Immersion rausreißen und der Entwickler muss es verhindern. Um jetzt nochmal ganz kurz zu dem Grafikpunkt zu kommen, aber nur ein Satz. Die Limitierung liegt natürlich nicht bei der Oculus, sondern im Prinzip kann die Oculus natürlich so gute Grafik darstellen, wie sie will. Die Limitierung ist natürlich die Hardware, weil im Prinzip der PC darunter oder die Konsole bei der PSVR muss natürlich zweimal dasselbe Bild rendern und das ist eigentlich eine Anforderung 120 Frames per Second. Und wer die PS4 oder die aktuellen framesgeilen Zahlen kennt, wir schaffen ja eigentlich nicht mal auf aktuellen Konsolen 60 Frames per Second in Full HD. Das heißt, man müsste also, sage ich mal, bei richtig grafisch anspruchsvollen Titeln auf 720p gehen. Oder sogar noch niedriger, was sich jetzt natürlich für den einen oder anderen, für die eine oder andere Grafikhure schlimm anhört, aber die Immersion finde ich überwiegt und das Erlebnis zählt. Und man soll es probiert haben. Es ist schade, dass ich bisher nur die Achterbahn-Demo ausprobieren konnte, weil gerade solche Spiele wie Star Citizen oder so, wo es ja schon teilweise Mods gibt, Weltraumspiele stelle ich mir unfassbar vor. Also wirklich, das wird das ultimative Erlebnis und es gibt ja wirklich dann schon Sachen, dass man extra für Virtual Reality einen speziellen Controller kaufen kann, wo man dann eben diese Raumschiffsteuerung hat und man zieht dann die Hebel runter und es fühlt sich halt alles super echt an. Wollen wir aber vielleicht zum nächsten gehen, also von Oculus vielleicht zu der HTC Vive kurz ein paar Worte, damit wir einfach noch jedes Device vorgestellt bekommen. Also HTC hat ja, wie gesagt, das Vive, was dann die Lösung von Valve ist, also von der Firma hinter Steam, wo man ja erstmal aufhorcht und sagt, okay, wenn einer eine Macht hat, was durchzubringen, dann Valve. Der Gabe. Genau, der Gabe. Und was da das Besondere dran ist, sind ja die beiden Controller, die man zum einen hat. Also man hat wirklich, ich sage es jetzt um den Leuten, die es vielleicht nicht kennen, vielleicht erinnert ihr euch noch an die PlayStation Move Controller. Also es sind wirklich zwei Stöcke, die man in der Hand hält, die mit Spiegeln versehen sind. Und im Zimmer platziert man dann quasi kleine Laser, die dann also nicht wahrnehmbar alle paar Millisekunden einen Laser durchschicken, und anhand von den Spiegeln erstellt eben diese Lösung quasi einen Raum für dich und weiß genau, wie du dich befindest, und kann deine Hände und alles perfekt tracken. Also wirklich, und damit meine ich perfekt, also nicht wie perfekt oder auch Move perfekt. Jeder, der mal diese Steuerung ausprobiert hat, weiß, dass er oft gesponnen hat oder eine Bewegung ganz komisch war und auch limitiert war. Dort ist es wirklich das perfekte Tracking, dass man keine Latenz spürt, und es ist, wie gesagt, dadurch, dass durch die Laser die Position komplett bekannt ist, ist das ein wichtiger Zusatz. Und dort wird übrigens auch die Lösung angeboten, wie man bei Virtual Reality nicht über bestimmte Dinge fällt. Weil man kann dann in der Virtual Reality quasi festlegen, okay, so groß ist mein Raum, und sobald man dann diesen Raum quasi verlässt, geht im Spiel ein Drahtgitternetz, glaube ich, auf. Also eine Warnung, okay, du verlässt jetzt quasi den Raum. Das zerstört zwar an der Stelle die Immersion, aber ich glaube, das können wir alle verschmerzen, anstatt dass wir im Glastisch liegen oder solches. Weil die Laser eben auch genau wissen, okay, du bewegst dich jetzt auf einen gefährlichen Bereich hinzu oder kommst dem kritisch nahe. Ja. Und deswegen wird es auch ein kleines bisschen mehr kosten, wahrscheinlich. Aber von vielen, die schon alle Lösungen gespielt haben und verglichen haben, wird es wirklich als momentan nochmal das Sahnehäubchen angepriesen, wo sie wirklich sagen, wow, also ich fand ja Oculus und PlayStation VR schon gut, aber HTC Vive, meine Fresse, die Controller sind der Shit. Da bin ich mal gespannt. Also ich bin auch sehr gespannt, weil für mich stellt sich halt die Frage, ich bräuchte ja dann einen PC, müsste dann aufrüsten, das heißt, ich werde da zwar natürlich noch warten, einfach, ja, weil gerade am Anfang, denke ich, wird es trotzdem noch ein bisschen träge vorangehen, weil die Hersteller wahrscheinlich auch abwarten, wie verkaufen sich die Geräte, entwickeln wir jetzt wirklich aktiv richtig gute Erfahrungen. Genau, das war kurz zu HTC Vive. Willst du vielleicht was zu PlayStation VR sagen? Mit der habe ich mich erst vor kurzem befasst. Ja. Ich habe mir die mal, vor 2 Wochen oder wann habe ich mir die ein bisschen mal genauer betrachtet. Vorher habe ich halt nur so ein bisschen gehört, dass es das gibt, und die News mal überflogen, aber da habe ich mir genauer angesehen. Es ist ja grundlegend mehr wie Oculus. Mir kommt es allerdings ein bisschen hochwertiger von der Aufmachung auf jeden Fall vor. Ich glaube, technisch gab es auch so ein paar Unterschiede, aber zu denen kann ich jetzt nicht großartig viel sagen. Aber ich glaube, technisch war sie ein Ticken besser als die Oculus. Sie war ein Ticken besser wie die Oculus? Ja, aber ich glaube, es sind jetzt auch keine Welten, die dazwischen liegen. Gut, da müssen wir uns eh nichts vormachen. Also. Für mich als Konsolenspieler ist es natürlich interessanter, dann auf die PlayStation VR zu gehen, weil ich halt auch keiner bin, der ich zock zwar auch im PC, ich habe Steam, überwiegend Indie-Titel oder sowas, aber ich habe jetzt keinen ultra guten PC. Also das heißt, du hast nur die Investitionskosten der PlayStation VR. Genau. Was dann das so viel halt sein wird wie, sag mal, eine PS4 stimmt nicht mehr, weil die PS4 mittlerweile relativ günstig ist, aber ich sag mal 400 Euro. So, aber dann habe ich dann halt auch dafür die ganzen Spiele, die auf der PlayStation 4 halt laufen, die das unterstützen, und da muss ich mich auch nicht um neue Hardware kümmern, das Spiel läuft jetzt, und deswegen bin ich jetzt generell Konsolenspieler, aber da ist die halt am interessantesten für mich. Ich würde es aber gerne auch mal noch selber ausprobieren, aber da hatte ich noch keine Gelegenheit zu. Und bevor wir jetzt wirklich nochmal ins Detail gehen, wollte ich dann auch nochmal die Samsung Gear reinschmeißen. Mhm. Weil die ist nämlich tatsächlich als jetzt erste Brille vor kurzem rausgekommen. Also man konnte die, glaube ich, war es diese Woche oder sogar letzte Woche schon im Samsung Shop jetzt vorbestellen und kam auch recht zügig und es haben auch schon viele gemacht und mit ihrem Handy ausprobiert. Und klar, das ist jetzt nicht vergleichbar natürlich mit der Oculus im Sinne von, du kannst die Erfahrungen machen, wie du sie am PC hast. Mhm. Du hast natürlich die Erfahrung, die dann auf Handy-Apps minimiert ist. Aber dort gibt es auch extrem gute Apps mittlerweile und die Meldungen sind auch durchweg positiv bisher, bis auf ein kleine Überhitzungsprobleme von dem Handy. Und sie kostet nur 99 Euro und das ist für viele halt ein Grund, die sagen, okay, ich habe sowieso ein Samsung-Handy über meinen Vertrag, jetzt hole ich mir einfach für 99 Euro das Ding und benutze es und ja, also die ersten Berichte sind begeistert. Ich würde es aber dann noch eher mit der Cardboard-Erfahrung vergleichen. Also ist natürlich deutlich hochwertiger, aber vor allem das Head-Tracking funktioniert besser. Aber damit kann man es eher vergleichen. Und das ist halt vor dem Hintergrund ein verkanntes Potenzial, dadurch, dass man einen geringen Einstiegspreis hat und die Samsung-Handys halt oft draußen sind, hat Samsung da vielleicht auch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil im Kampf um VR. Weil ich würde mal sagen, wir sind uns ja alle einig, dass der Virtual Reality Kampf durch die Pornoindustrie gewonnen wird. Das heißt, die Pornoindustrie entscheidet im Prinzip, das war bei jedem Medium bisher so. Also so witzig es sich natürlich das anhört, aber es ist einfach so. Ich könnte mir einfach vorstellen, dadurch, dass es halt durch auf dem Handy super einfach ist, 99 Euro Einstiegspreis, das Handy haben die meisten surfen, laden irgendeine App runter oder so und kommen direkt dran. Also, du weißt, was ich meine. Kennst du die, wo du gerade die Porno-Industrie angesprochen hast, kennst du die Videos, wo die Leute zu irgendwas reagieren? Genau, und dann gibt es ja das eine, wo die älteren Leute sich die VR-Brille aufsetzen und Reaktionen auf Porno-Filme, die sie dann mit dieser Virtual-Reality-Brille sehen, darauf halt reagieren. Und es ist einfach nur zum kaputt lachen. Es ist absolut witzig, aber die Reaktionen der Leute sind halt unbeschreiblich. Es ist verdammt gut und es ist erschreckend, wie gut das auch bei manchen wirkt. Das ist aber auch, glaube ich, momentan der große Vorteil für Virtual Reality. Mittlerweile wird vieles über Reaktionen verkauft, also viele Produkte. Du erinnerst dich an die ganzen bei Outlast, die ganzen Horrorvideos, wie Leute erschrocken werden, das ist perfektes Marketing und ich glaube, das brauchen die auch. Die müssen solche Aktionen machen, die schaffen es ja damit, ich sage jetzt einfach mal in die deutsche Fernsehmasse, da kommt bei RTL ein Bericht, bei ProSieben, also das heißt, das hat eine ganz andere Zielgruppe, wie wenn ein Metal Gear Solid rauskommt, was für die Gamerwelt bedeutend ist, aber für den normalen Menschen nicht bedeutet ist. Und ähnlich wie bei der Wii kann ich mir dort einfach einen neuen Zweig wünschen. Ich will noch einen Satz sagen zu PlayStation VR und dann kommen wir nämlich auf die ganzen vielfältigen Anwendungsgebiete, die eigentlich super interessant sind. Bei PlayStation VR muss man halt natürlich aber auch sagen, dass man dann mit den Limitierungen der Konsole lebt. Also das will ja dann auch nicht jeder unter Umständen. Das heißt, ich bin bei deiner Seite, ich will eigentlich für den ersten Schritt nur 400 Euro ausgeben, werde mir wahrscheinlich die PlayStation VR holen. Ja. Man muss aber auch auf der anderen Seite dann damit leben, dass man nicht wie auf dem PC am Tag 100.000 neue Erlebnisse bekommt, sondern Sony bestimmt das. Vielleicht werden sogar bestimmte Sachen gesperrt, wie das Porno-Ding. Mhm. Das wäre natürlich Sonys eigener Tod. Also nicht, dass ich jetzt darauf Wert lege, aber du weißt, was ich meine. Klar. Also wenn dann zum Beispiel am PC jetzt jemand sagt, hey, hast du schon das tolle, den Metroid-Mod mit dem Dolphin-Emulator ausprobiert, wo man dann halt als PlayStation VR-User in die Wäsche schaut. Es sei denn, jemand kriegt es hin, dass die PlayStation VR später auf dem PC läuft, aber dann hat man ja wieder das Problem, dass man die Hardware braucht. Ja, klar. Aber das wollte ich nur dazu sagen. Und jetzt nochmal als Door-Opener. Das Anwendungsfeld von Virtual Reality ist unfassbar. Also das muss man ja wirklich sagen. Du hast jetzt schön gesagt, diese Reaktionen, es gibt bei YouTube ein paar tolle Videos. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo ein Sohn seiner Oma, das macht ja keinen Sinn, also wo jemand seiner Oma quasi einen virtuellen Trip zur Chinamauer ermöglicht hat, die lag halt also im Sterben, konnte sich nicht mehr bewegen. Wenn jetzt irgendwie Einzelheiten der Story falsch sind, tut mir leid, aber ich erzähle jetzt gerade, wie es aus meinem Gedächtnis rauskommt. Und mit dieser Virtual Reality Brille konnte sie in ihrem Leben quasi nochmal die chinesische Mauer besuchen. Mhm. Und die war so gerührt, weil das wirklich so eine Immersion gegeben hat, dass man wirklich gedacht hat, oh, man ist dort, man kann die ja dann klassisch durchgehen. Das ist zum Beispiel, also fantastisch. Klar. Also ich sag mal auch für jemand, der dann quasi nur im Bett da liegt und kann halt nichts mehr machen, da ist das schon was Tolles für den. Wenn er zumindest mal sowas noch erlebt. Also es ist irgendwie eine interessante Geschichte. Ich bin auch gespannt, was da noch kommt, weil eigentlich gibt es wirklich viele Anwendungsgebiete dafür. Ob es Trips durch Städte sind oder... Du hast es eben erwähnt, Phobien. Genau. Es ist halt auch so eine Geschichte mit Phobien können ja dadurch richtig gut also erzeugt werden. Genau. Vielleicht kann man das auch im gesundheitlichen Bereich oder sowas benutzen oder was weiß ich. Ich glaube, im Krankenhaus setzt es schon ein. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, verdammt, für welchen Zweck das war, aber ich habe das gehört, dass ein Krankenhaus die Oculus für bestimmte Therapien benutzt, weil da irgendwas besonders funktioniert oder lindernd wirkt. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Mist, hätte auf den Zettel gehört. mich würde mal interessieren, was abseits vom Spielen dich am meisten interessiert. Also ich zum Beispiel, ich bin ja Fußballfan zum Beispiel. Ja. Und ich fände zum Beispiel klasse, was hier dann auch kommen wird. Man kann quasi im Fußballstadion sein. Dort ist dann so ein Virtual Reality Kamera-Ding aufgestellt, was quasi diese 360-Grad- Sache filmt. Und wenn man die Virtual Reality Brille aufsetzt, dann ist man im Stadion. Man kann sich umsehen und man ist live dabei, also wirklich live, wie im Stadion. Man hört alles, man sieht alles. Sowas oder das ist genau dasselbe ist bei Musikkonzerten, bei Urlaubstrips, wenn man sagt, okay, ich schaffe es jetzt in den nächsten 5 Jahren einfach nicht, auch finanziell vielleicht nicht, nach Australien zu kommen. Ich will aber einfach mal erleben, wie es ist, dort rumzulaufen und fällt dir gerade zufällig irgendwas ein, auf was du dich besonders freust? Würde mich mal interessieren. Ich überlege, bis jetzt habe ich eigentlich immer den Spielaspekt halt nur im Vordergrund gehabt, weil ich halt den Fokus generell darauf habe. Es gibt auch bestimmte Erlebnisse, die man mal einfach mal durchspielen könnte. Ob es ein Sprung mit einem Bungee-Seil ist oder solche Geschichten. Das wäre halt mal cool, sich so daran ranzutasten. Weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, mich würde sehr interessieren, aber da traue ich mich nicht so richtig. Aber trotzdem bin ich davon abgeneigt deswegen. Aber um mal einfach mal so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, generell wie das vom Effekt her ist. Ja, kann ich verstehen. Das Gehirn, es würde mich auch interessieren, wie das Gehirn dann darauf wirkt. Weil bei der Achterbahn hat man ja die Kräfte quasi auch gespürt, obwohl sie nicht da waren, weil das Gehirn so getäuscht wurde. Und vielleicht ist es bei so einem Bungee-Jumping-Sprung das Gleiche. Und dann wäre es mal interessant, um zumindest mal so ein bisschen sich daran zu tasten. Ein Beispiel hast du wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar, das war nämlich in der PlayStation VR-Demo dabei, das war The Walk. Wo man quasi zwischen diesen Gebäuden über einem Hochhaus, balancieren muss. Das ist doch die Geschichte mit dem, wo es auch den Film gibt. Richtig, genau. Und das erlebt man dort und das wäre für mich ja wirklich die Hölle. Also ich erschrecke ja schon bei den ganzen Selfie-Bildern, ich weiß, wo du kennst, auf den Skyscrapers. Da geht bei mir wirklich hinten runter. Dann bleiben wir aber bei den Spielen. Ich hatte dich ja schon vorgewarnt, dass ich interessante Konzepte habe, wo ich denke, dass das mit Virtual Reality super gehen wird, weil man hat natürlich, klar, auf der einen Seite hat man natürlich diese Immersionserlebnisse, also man kann zum Mond, man kann unter Wasser bestimmte Dinge erleben, das wird super cool, da freue ich mich auch drauf, oder Horrorspiele, das wird natürlich bis zum Herzinfarkt führen, aber ich denke, dass man auch einen Social-Aspekt tatsächlich reinbringen kann, weil viele werden wahrscheinlich denken, ja, okay, Virtual Reality ist blöd, weil man dann halt mit der Kamera alleine sich von der Welt abschottet. Mhm. Das Prinzip von der Wii U kennst du. Man hat ein Gamepad, auf dem Gamepad sieht man was anderes wie die Spieler auf dem Bildschirm. Man hat also dieses Asymmetric Gameplay, was ich übrigens großartig finde. Klar. Nur schade, dass es Nintendo nicht durchzieht. Das kann man mit Virtual Reality genauso machen. Und ich hoffe mal, dass das so passiert, weil im Prinzip könntest du dann solche Art von Spielen erstellen. Also sagen wir mal, nehmen wir wieder diesen Balanceakt hin. Ja. Also man, nur ein bisschen witziger, man hat einen Pool, man muss über so eine Stange balancieren und man ist halt der Balanceur mit der Virtual Reality Brille. Und auf der anderen Seite hat man aber vielleicht drei Mitspieler, die einen dann mit dem Controller versuchen, mit Bällen runterzuwerfen und dann quasi in das Spielgeschehen eingreifen. Mhm. Die haben ihren Spaß und der mit der Virtual Reality Brille hat auch seinen Spaß. Und man kann das natürlich immer wechseln. Klar. Also du weißt, was ich meine. Man könnte selbst simple Partyspiele auf ein ganz anderes Level bringen und von der Einfachheit für jedermann geeignet. Und da gibt es 1000 Konzepte, da kann ich mir so viel vorstellen. Das wird hoffentlich gut. Hoffentlich verkauft es sich deswegen einigermaßen. Also die Idee, dass man ähnlich jetzt am Beispiel von der Wii U verschiedene Rollen hat und es dann ein oder zwei Virtual Reality Spieler gibt und andere, die nur mit Controller vielleicht beschäftigt sind, ist es schon sehr interessant, weil die wissen ja auch genau, wenn ich jetzt Sachen auf den werfe, wie das für den aussieht, und damit machen sie dem das Leben gerade zur Hölle. Und es kann auch ziemlich witzig sein, weil zum einen haben die ihren Spaß, dann den quasi zu ärgern und darunter zu werfen, und er probiert halt irgendwie es zu schaffen. Ja. Ist sehr interessant, die Idee, und kann man bestimmt sehr viel mitmachen. Also finde ich echt genial. Vor allen Dingen auch gerade, ich bin ja ein großer Fan von Horrorsachen. In dem Bereich kann man dann auch vielleicht interessante Konzepte machen, wo man auch dieses asymmetrisches Gameplay. Dass man das asymmetrische Gameplay quasi nutzt, dass einer wirklich, dass er das pure Horrorerlebnis hat und die anderen sind die das Ganze drumherum, das Geschehen wendemäßig steuern müssen. Ich habe schon gewartet, bis du das Ergebnis darauf kommst. Was ich zum Beispiel ganz witzig finde, ist, ich habe mir halt einfach nur gedacht, welche Horrorspiele wären eigentlich perfekt mit einer Virtual Reality Brille, ohne dass du großartig einen Controller in der Hand hast, den du benutzen musst. Weil ich finde, der Controller wirft dich auch so ein bisschen aus der virtuellen Realität raus. Da habe ich mir ein Spiel gedacht, jeder kennt Five Nights at Freddy's. Bei diesem Spiel musst du dich eigentlich ja nicht bewegen. Also bei den späteren Teilen, bei dem neuesten Teil, krabbelst du in dem Zimmer nur links, nur rechts. Aber bei den ersten Teilen hast du eigentlich nur die Sicht nur links gedreht, nur rechts, und hast auf die Kamera geguckt. Und das geht durch Head-Tracking, ja. Wenn du zum Beispiel nur vor dir eine Tastatur stehen hast und hast von mir aus da die Falltasten und du hast in dem Spiel vor dir, wenn du runterguckst mit deiner Oculus, auch so ein Bildschirm stehen, wo die Kameras drauf sind, angezeigt werden, und hast dann auch diese Pfeiltasten und kannst da rumdrücken und musst dich eigentlich nur nach links oder rechts drehen und hast dann vielleicht da noch Tasten, die du drücken kannst. Das wäre ideal, finde ich, weil da musst du dich ja nicht bewegen. Du hast keinen Controller, den du benötigst, sondern nur immer eine Taste. Dadurch, dass du, also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, wie Menüführung in Virtual Reality funktioniert, ist im Prinzip ja genau so, wie man es auch bei diesen komischen iToy-Geschichten kennt, wo man halt dann eine bestimmte Zeit auf einem Punkt verweilen muss. Also wenn dann ein Menü dargestellt wird, New Game, Load Game und so weiter, dann muss man halt mit dem Head-Tracking auf diesen Punkt quasi navigieren und dann eine bestimmte Zeit bleiben und dann wird der durchgeführt. Von daher wäre das ja eine Möglichkeit und ich muss ganz ehrlich sein, ich finde das auch ganz gut. Jetzt, wo du nochmal die Komponente mit dem Controller reinbringst, weil ich stimme dir zu. Also, ich denke, dass man schon, je länger man spielt, dass es dann dazugehört, aber es ist natürlich trotzdem unnatürlich, wenn man im Controller sich bewegt und der Körper folgt dem Ganzen, weil man bewegt sich ja selbst nicht. Also, das wird natürlich unnatürlich sein. Und die wenigsten von uns haben Geld für so einen komischen Käfig zu kaufen, in dem man rumläuft. Du weißt, was ich meine. Es gibt bestimmte Accessoires, die halt für die Millionäre der Welt gedacht sind. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, gut. Weil der Controller ist halt das Einzige, was einen noch so ein bisschen rausbringen kann. Wobei es die Vive natürlich super macht mit diesen. Die meisten Demos, merkt man, aber sind darauf ausgelegt, du sitzt irgendwo und du musst irgendwas erleben quasi. Dann gibt es auch, ich sag mal, diese Oculus Rift Horrorspiele, die man bei Let's Playern online sieht, wo die Personen mit der Tastatur ganz normal rumlaufen und mit der Maus halt trotzdem sich umgucken können, den Kopf trotzdem mitdrehen etc., die funktionieren auch gut, weil der Effekt durch die Sicht, die man hat, der täuscht ja allein schon und dann ist es auch verdammt gut. Aber natürlich wäre das noch eine Stufe höher und das wirkt einfach dann besser. Also das fände ich am interessantesten. Aber gut, ich bin mal gespannt, was da so kommt. Nochmal ganz kurz zu dem Asymmetric Gameplay. Ich meine, du hast es eben ja perfekt gesagt, also der eine erlebt das Horrorerlebnis und die andere können das quasi steuern. Also man kann sich das ja wirklich vorstellen wie dieses typische Dungeon Master Brettspiele-Prinzip, dass man halt die anderen Akteure können dann sagen, okay, jetzt hier kommt ein Jumpscare oder da passiert irgendwas, da geht eine Tür auf, da kann ich das Geräusch erzeugen. Mhm. Also ich denke, dass die Entwickler da viel rumspielen werden. Es wird natürlich, das muss man sich auch klar im Klaren sein, es wird ähnlich wie bei der Wii viel Bullshit geben, klar, weil man vielleicht auch schnelles Geld verdienen kann, indem man mit Erlebnissen wirbt, die eigentlich totaler Scheißdreck sind und in keinen Store gehören. Ja. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Da hat man vielleicht bei der Sony-Geschichte ein kleines bisschen den Vorteil, dass das vorselektiert wird. Und für den Japan-Bereich wird es natürlich die absoluten, ich will nicht mehr am normalen Leben teilhaben, Erlebnisse geben, wie Summer Lesson, wo man quasi eine virtuelle Freundin hat oder eine Person, mit der man spricht, mit der man Dinge erleben kann, wie Gitarre spielen lernen und zum Strand gehen und unter den Rock gucken. Und das wird spannend werden. Aber das ist auch ein Punkt, der wahrscheinlich ein Verkaufsargument gerade dort im Fernost sein wird. Ja, ich glaube, da wird sehr viel dabei rumkommen mit so Sachen. Also wir beide sind uns dann wahrscheinlich einig, dass wir zum Einstieg wahrscheinlich die PlayStation VR-Lösung tatsächlich haben, aber was einfach nur eine Geldfrage ist. Also hätte ich das Geld, würde ich mir ganz klar einen Gaming-PC in meinem Wohnzimmer stellen mit HTC Vive. Also das wäre keine Alternative, einfach weil ich fucking Metroid Prime mit dem Dolphin-Emulator spielen will in Virtual Reality. Das gibt's ja schon für die DK2 in Mod und ich will einfach Samus sein. Das ist schon verdammt abgefahren. Das wäre halt genau, und gerade, also ich finde auch bei PlayStation VR müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich denke, ein Großteil der Erfahrung wird gerade am Anfang eben diese Minigames sein, wie bei der Wii. Wir werden da kein vollwertiges, man wird kein Witcher 3 in Virtual Reality spielen können. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man zum Beispiel die PS3-Version nimmt von Alien Isolation und quasi einfach auf der PS4 verfügbar macht. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht doppelt, also mit noch ein paar Kompromissen, dass man vielleicht das Erlebnis irgendwie hinbekommt. Ja. Aber ich finde Alien Isolation wäre auch so ein perfekter Titel. Bitte ja. PlayStation VR Support wäre fantastisch. Das stimmt. Würde ich auch gut finden. Ansonsten fällt dir gerade irgendein Wunsch ein? Ein Wunschspiel, wo du sagst, okay, das fände ich super geil, bitte mach mir das. Oder ein Traum, wo du sagst, wenn ich an Virtual Reality denke, das habe ich mir immer schon gewünscht. Also ich muss sagen, die Geschichte mit Metroid, mit Samus, mit dem Suit, das ist halt schon ziemlich cool. Generell fand ich halt dieses Schema cool mit diesen HUDs, mit den Anzeigen, wenn das halt so richtig in das Spiel integriert ist und du quasi wirklich einen Helm aufhast, egal ob es jetzt Halo ist oder etc. Nur bei Metroid ist es halt noch eine Nummer cooler gewesen. Ich bin am Überlegen, es kommen ja quasi nur Ego-Perspektiven-Titel in die Auswahl. Vielleicht für dich, aber Virtual Reality gibt es auch häufig in Third Person und soll tatsächlich auch gut funktionieren. Also ist schwer vorstellbar. Das kann ich mir jetzt wieder schwer vorstellen. Ich habe noch kein Third Person-Erlebnis gemacht, aber es wird sogar offiziell von den Entwicklern propagiert. Also es wird auch in den Pressekonferenzen unterschieden. Ich habe ja die ganzen Developer-Conferences mir angeguckt. Wird extra auch die Vor- und Nachteile von First Person und Third Person. Also es gibt wirklich Vorteile. Bei First Person ist es, glaube ich, gibt es irgendwie ein Problem halt, ein potenzielles Problem mit der, dass einem schlecht wird und dass man da, also da kann das häufiger passieren. Und bei Third Person gab es irgendwelche anderen Nachteile, dass die Immersion natürlich niedriger ist, also das ist absolut klar, aber dadurch hat man auch die ganzen negativen Seiten, dass einem kotzübel wird, ein bisschen abgeschwächt. Also das hat alles seinen Vor- und Nachteile. Also nur das dazu. Ja, ich denke aber für jemand, der dann natürlich das pure Erlebnis haben möchte, kommt natürlich eher jetzt erste Person, First Person. Es gibt halt auch Spiele, die ich zum Beispiel eher jetzt persönlich gerne sehen würde, weil ich glaube, dass es nicht funktionieren. Also zum Beispiel Legend of Zelda in der Ego-Perspektive, weiß ich nicht, wird, glaube ich, für mich nicht funktionieren. Nee. Was ich mich seit ich ein Kind bin freue, was aber einfach nur damit zusammenhängt, weil ich damals einem feuchten Traum hinterhergejagt bin als Kind, und irgendeinem Kollegen blind vertraut habe, der mir erzählt hat, er hat die Super Virtual Reality Lösung, das war 1995 oder so, daheim, wo er einen Helm anzieht und er schaut runter und dann sieht er sich und er sieht den Körper und so weiter. Und heute weiß ich, dass es keine wirklich funktionale Lösung damals gab. Der hat mich einfach nur auf den Arm genommen und wollte, dass ich vorbeikomme oder was weiß ich, oder wollte angeben. Kennst du das Spiel Trees? Thing. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein älteres 3D-Dinosaurier-Spiel für den PC, wo man quasi Open World in einer rumläuft und im Prinzip, wenn man Jurassic Park in der echten Welt umsetzt, man läuft rum, man trifft Raptoren und man muss aufpassen und kann gegen die kämpfen. Diese Dinosaurier-Geschichte in Virtual Reality das wäre ein absoluter Traum. Oder wie heißt das aktuelle Spiel, was ja auch so unfassbar gut ist, dieses Dinosaurier-Spiel, wo auch, glaube ich, über Kickstarter kam? Wir hatten sogar, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ich bin mir nicht sicher. Ich bin gerade überlegen. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall so ein Projekt in eine Dinosaurier-Welt, also dass man halt wirklich ein Jäger ist oder dort und halt den Raptoren am Wasser zugucken kann, wie sie dort trinken und man schleicht sich an und so weiter, das wäre richtig geil. Vor allem, weil ich mag einfach Dinosaurier. Ich finde die cool. Ich denke, das kann man gut umsetzen. Mhm. Und solche Erlebnisse werden VR ausmachen. Das stimmt. Mir fällt leider kein Spiel jetzt aktuell ein. Es gibt auch einfach zu viel. Ich habe bestimmt mal sowas gedacht, wo ich gedacht habe, bei diesem Spiel hätte ich das gerne. Das wäre so cool. Aber kommt jetzt gerade nichts. Ja. Wir sind jetzt natürlich, wobei das auch immer zeitlich bedingt ist, wir können natürlich auf viele Punkte nicht eingehen. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht erklärt, Field of View, also diese ganzen Virtual Reality Begriffe, im Prinzip Field of View, das Sichtfeld, was man bei der Virtual Reality hat. Es ist ja nicht so wie im echten Leben, dass quasi das komplette Sichtfeld ausgefüllt ist, sondern man hat ja schon kleine Balken, die in einem ersten Moment vielleicht rausnehmen können. Und je mehr Field of View man hat, also so wird es ja zumindest beworben, desto besser soll das Erlebnis sein, weil man weniger Balken hat und so weiter. Es hat aber auch andere Nebeneffekte. Und ich weiß gar nicht mal, als ich das probierte, wie weit überhaupt das Sichtfeld geht, ob man das komplette periphere Sichtfeld noch mitnimmt. Das glaube ich, war nicht da. Ja. Es ging wirklich nur auf den reinen Fokus. Ja. Und witzig finde ich die ganzen Tricks, mit denen die Entwickler arbeiten müssen, damit einem zum Beispiel nicht schlecht wird, dass man halt so eine Nasenspitze quasi in der Mitte des Bildes darstellt, so wie es der Mensch eben auch hat. Die nehmen wir ja eigentlich nicht wahr, aber die ist ja da. Ja. Wenn du jetzt guckst, siehst du ja deine Nase ein bisschen verschwommen und das braucht das Gehirn anscheinend als Fixpunkt, damit einem nicht schlecht wird. Und solche Techniken werden dann benutzt, damit eben das Virtual Reality Erlebnis besser ist. Dann wird es natürlich Menschen geben, die anfälliger sind als andere. Klar. Deswegen diese 120 Frames unbedingt einzuhalten sind, weil damit kann man das extrem minimieren. Weil jeder Ruckler ist im normalen Gameplay, wenn man spielt, unrelevant, aber oder nicht kritisch, aber in der Virtual Reality absolut, ich glaube, super seltsam. Mhm. Und es muss halt alles mitspielen. Also der Sound des Headsets ist, denke ich, wichtig. Also dass das haben die integrierte? Gibt's Lösungen? Ich glaube, bei Sony ist es eine zusätzliche Extra-Lösung, die dabei ist, die wahrscheinlich dabei sein wird, die diesen Virtual, weil das kostet auch nochmal extrem viel Prozessor-Leistung. Deswegen hat man, glaube ich, PlayStation VR sogar noch ein bisschen erweitert um ein Audiomodul, was sich nur darum kümmert, diese Audiosachen zu rendern, damit man eigentlich die CPU von der PlayStation selbst entlasten kann, ist deswegen wahrscheinlich preislich auch wieder ein bisschen höher geworden als geplant. Ich bin mir fast sicher, dass die intern mit 299€ geplant haben, aber dass das einfach unmöglich war einzuhalten. Es ist ja noch kein Preis bekannt. Klar. Und alle sagen nur, ja, wann kommt's denn jetzt? Es kommt Q1, Q2 2016, so heißt es schon die ganze Zeit. Die Vive sollte ja ursprünglich auch im November rauskommen, ist verschoben worden. Ich hoffe nur, dass es wirklich irgendwann mal rauskommt und ich hoffe, dass die Erlebnisse am Anfang, also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es mir jetzt direkt am Anfang kaufen muss, ganz ehrlich sagen, weil zum Beispiel bei PlayStation VR die Erlebnisse, die jetzt im Trailer angeschnitten wurden, hauen mich noch nicht so von den Socken. Das Einzige, was wirklich, weil ich gern dieses Weltraumerlebnis hätte, ist, es war Eve Valkyrie dabei. Aber ich hätte gern, glaube ich, das andere. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie es heißt, von der Xbox. wo er auch im Early Access ist. Und auch in Elite, genau. Ach so. Elite hätte ich gern auf der PS4 mit PlayStation VR. Ich gehe natürlich immer nur auf die Horrorspiele. Ich habe jetzt nicht an Layers of Fear gedacht. Ja, ja, klar, aber gut, du bist da auch nicht so empfindlich, aber ich freue mich natürlich genauso auf die Horrorspiele. Klar. Aber bei mir ist es so, wenn ich in einem Horrorspiel einen Punkt erreicht habe, wie bei PT, bei der einen Schockszene, dann ist es bei mir rum. Dann kann ich das erstmal nicht mehr anfassen. Und dann habe ich vor jeder neuen Horrorerfahrung wirklich tierisch Angst. Und gut, das kommt bei mir ganz, ganz selten vor. Es gab nur eine Sache bei Soma, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt muss ich mal Pause machen, ich gehe mal runter was zu trinken holen und musste einfach mal verschnaufen, weil die Szene zu hart war. Aber jeder normale Mensch weiß, was ich meine. Es wird gesteigert bei VR. Also genau, bei VR kriegen wir dich. Und wenn ich irgendwas selbst programmieren muss, ich mache es. Ich bin echt gespannt, das wird cool. To Shock Suki App. Gut. Oh Mann. Eigentlich ist zeitmäßig schaffen wir es eigentlich auch hier, also sind wir schon weit drüber wieder, aber die halbe Stunde ist aber weit. Egal. Ja, aber gut, weit heißt mindestens 10 Minuten, glaube ich, sind wir drüber. Ja. Ist aber auch schwierig, vor allem, weil man eigentlich noch ein paar Dinge hätte sagen können. Kann halt noch viel auf technische Dinge eingehen, aber ich denke, es ist halt auch gerade hier an der Stelle einfach mal interessant für die Leute, die noch nicht so den Eindruck, den Einblick in VR hatten, vielleicht auch einfach mal eine Meinung zu hören, weil ich sag mal, jeder kann irgendwelche Berichte im Internet lesen und die Leute schreiben dann formell, redaktionell, perfekt auf, wie das Erlebnis war. Aber niemand spricht einfach mal so aus sich heraus, außer man schaut sich wirklich Let's Player an und sieht denen ihre Reaktionen und daher ist es halt eigentlich ganz gut selbst, einfach mal. Genau, aber selbst dann kann man es ja eigentlich nicht nachvollziehen, wenn man es nicht probiert hat. Ich will auf einen ganz bestimmten Punkt ansprechen. Ich finde, es war nirgends so wichtig seit langem Demo-Stations in Geschäften wie im Saturn oder so anzubieten. Ja. Ich muss jetzt alle Geschäfte sagen, weil es so ein Schleichwagen ist. Mediamarkt, was gibt's noch? Praktika, AlphaTech, Euronix, damit ist es Schleichwerbungskriterium aus. Saturn. Hab ich schon gesagt. Jetzt können wir wieder Schleichwerbung sagen, weil du zweimal Saturn gesagt hast. Nee, haben wir nicht Mediamarkt? Nee, ich habe Saturn und dann Mediamarkt gesagt. Ich bin doch nicht blöd, so. Aber ich finde, das ist dort wichtig. Also dort, es muss Demo-Stations geben, weil wir können euch natürlich jetzt das Erlebnis schmackhaft machen und wir wurden auch nicht von PlayStation VR gesponsert, weil das jetzt unsere favorisierte Lösung ist. Das ist rein finanziell gesehen unser Weg wahrscheinlich. Gerade weil am Anfang eben man mit Startschwierigkeiten rechnen muss und noch wenig Inhalt. Aber ich will dieses Erlebnis einfach ich will dieses Erlebnis nochmal haben. Ich will es erleben. Ich bin normalerweise niemand, der irgendwelche an irgendwelchen Stationen im Laden Spiele anprobiert, also ausprobiert, anspielt, keine Ahnung. Da bin ich nie so begeistert davon. Ich bilde mir so meine Meinung über ein Spiel, aber ich muss sagen, bei dem Punkt Warte, Moment, jetzt mach mal. Du hast Bild ja meine Meinung gesagt. Du darfst das nicht. Nee, du darfst nicht den Bild-Zeitungsspruch hier. Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Ich lese absolut nicht diese Zeitung. Also ich lese sie nicht. Auf jeden Fall, nein, aber man muss sich wirklich, es ist so, die Meinung selber bilden. In dem Punkt, man muss es probieren und daher hast du schon recht, das ist eine gute Idee. Also da müsste man wirklich solche Demo-Stations machen, wo die Leute das einmal ausprobieren und ich glaube, bei vielen ist das dann der absolute Verkaufsargument, das Erlebnis, was die damit haben werden. Also die werden wahrscheinlich es direkt im Nachhinein holen, weil sie es so genial finden. Ich frage mich nur, wie die Demo-Stations aussehen, weil die klassischen Konsolen-Demo-Stations, die waren ja im Stehen, logischerweise, aber die müssen ja eigentlich, es muss ja eine Maschine sein, quasi. Da reicht ja eigentlich nur so ein kleines abgetrenntes Kämmerchen, wo so ein kleiner Sitz ist, und das ist die Frage, wie man das in einem Elektronik-Discounter unterbringt. Also, die haben doch genug logistisch, Platz. Also ob das flächendeckend möglich sein wird. Ich finde es einfach, es wird wichtig sein, dass man hier aktiv wirklich nochmal herausgeht, weil bei einer neuen Technologie, also ich habe mich damals, mich hat zum Beispiel damals Nintendo mit den N64 Demo Stations gekriegt, weil das war das erste Mal 3D und ich war so weggeflasht und ich finde, das ist auch genau der Knackpunkt, weil ich denke, dass es damals von 2D auf 3D, das war wirklich ein Wow-Erlebnis, also das hat mich wirklich komplett weggehauen und seitdem muss man ja ehrlich sagen, die Grafik wird zwar besser, aber so ein richtiges Wow-Erlebnis gab es in dem Sinne eigentlich nicht. Und ich finde, Virtual Reality ist genau der Punkt, wo ich jetzt nochmal sage, und genauso kann man das auch weitergeben, denke ich, an euch da draußen. es ist wirklich nochmal genau dieses nächste Level, wo man einfach nur denkt. Obwohl ich sagen muss, ich bin ein absolut riesiger Fan von der HoloLens-Geschichte und ich muss sagen, das stelle ich mir auch ziemlich abgefahren vor. Weil das ist sowas, wo ich, also ich muss sagen, bevor ich die Virtual Reality-Lösung ausprobiert habe, habe ich die HoloLens sehr viel verfolgt und war davon total begeistert und habe gedacht so, wow, sowas will ich auch. Ich habe an so Filme wie Minority Report gedacht, wo der wirklich mit der Hand diese, es ist halt ein guter Vergleich, er schiebt dann einfach die Elemente so in her, oder man kennt es von den Iron Man Filmen, wo der irgendwelche Elemente, die wo Hologramme sind, praktisch bewegt, zieht, benutzt. Und da habe ich mir gedacht, sowas will ich so gern auch haben. Und dann kommt das einfach. Oder die, also ich meine, bei der Microsoft-Pressekonferenz muss man ja nichts mehr dazu sagen, dass einfach der Moment, wo das Minecraft-Level gezeigt wurde und man hat quasi die Leute, die gespielt haben, auf dem Tisch in diesem virtuellen, also diesem Hologramm gesehen. Nicht nur der Typ sogar selber, der einen Controller in der Hand hatte. Das kann sogar sein. Er hatte quasi ein Virtual Reality Fernsehfenster, Windows-Fenster gehabt, wo er das Spiel gespielt hat, Minecraft, mit seinem Controller in der Hand und er hat nachher mit der rechten Hand einfach zu diesem Fenster gegriffen, hat es genommen und auf den Tisch gelegt und hatte dann eine 3D-Ansicht der Minecraft-Welt hochgezogen und konnte sich quasi aus der Vogelperspektive beobachten, wie er unten weiter Minecraft gespielt hat. Genau, richtig. Also das war, fand ich absolut krass. Ich stelle mir das total genial vor. Also da bin ich wirklich noch mehr begeistert von gewesen, bis ich natürlich diesen Effekt gemerkt habe. Ja. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir das halt echt cool vor. Ich würde dann keinen PC mehr in dem Sinne benutzen wollen, weil ich nur noch irgendwie diese ganzen Applikationen, ich muss halt immer an Dead Space denken. Das habe ich mir auch mal so geil vorgestellt. Ich denke auch, der Standardkram wird durch einfach wie Mails checken und Skype und chatten und so weiter, wird durch komplett abgewickelt werden. Das Einzige, was ich mir denke, ist, wenn du keinen Fernseher, du brauchst ja in dem Sinne keinen Fernseher mehr. Du kannst dir deinen Fernseher so groß machen, wie du möchtest, du kannst den mit auf die Toilette nehmen, du kannst den... Nee, das ist aber, es hört sich jetzt so trivial an, aber genau klar, das ist das Verkaufsargument. Aber das Problem ist, was ist denn, wenn dann Besucher da sind? Und ja gut, Microsoft will ja dann das, okay, dann hat man hier noch die drei weiteren HoloLens-Brillen für 3000 Euro. Das ist halt dann und die ziehen das dann auf und man kann dann seinen Bildschirm, sein Erlebnis sharen und dann hat er genau das Erlebnis. Das ist halt irgendwie auch wieder komisch. Ja, das ist sehr komisch. Dann ist das sehr seltsam, wenn die Leute nebeneinander sitzen, jeder hat sein Ding auf. Ja, aber es ist ja nicht wie bei Virtual Reality, dass du einen ganzen Helm aufhast. Es ist im Prinzip nur ein Accessoire. Man sieht ja trotzdem die Person. Man ist ja trotzdem ganz normal Teil des Lebens, nur dass halt an die Wand irgendwas projiziert ist oder auf dem Tisch vielleicht eine Google Maps Karte ist und man dann zeigen kann, hör mal zu, da müssen wir vorbeifahren und aber so weiter. Aber weißt du dann wirklich, ob der neben dir auch mit dir das gleiche Fußballprogramm schaut? Nee, das ist komisch, da muss man sich, glaube ich, eine Zeit lang dran gewöhnen, weil im Prinzip könnt ihr auch was anderes machen. Ja, Schatz, ja, ich schaue hier Fußball gerade, ich habe einen anderen Sender um. Die Probleme wird es nicht mehr geben, es wird neue Probleme schaffen. Wahnsinn. Aber vor dem Hintergrund, nochmal um kurz zu Virtual Reality und Augmented Reality zu kommen. Ja, ich habe immer das Argument drin, das ist ganz komisch. Ich finde, es ist natürlicher, dass die Augmented Reality Einzug in unser Leben erhält, wie das Virtual Reality das schafft. Einfach weil die normalen Anwendungen, wie du gesagt hast, also dass man Fenster irgendwo aufmacht, das ist viel natürlicher, dass man irgendwann halt eine Brille als Hilfsmittel aufsetzt, die einem komplett... Man könnte sagen, man hat quasi ein Hart... Fertig. Ja, es wird Teil des Lebens werden. Genau. Also da das ist auch keine Zukunftsgeplänkel, das wird so sein. Also das wird kommen in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn es bezahlbar wird, wird das vielleicht sogar unser Smartphone, man mag es kaum sagen, ersetzen. Es ist ja eigentlich hinfällig. Es muss halt da nicht mal eine Brille sein. Wie wäre es, wenn wir einfach so weit hinkommen, okay, ich mag keine Kontaktlinsen, aber es könnte eine Kontaktlinse sein, es könnte noch was ganz anderes sein, was vielleicht nicht so auffällig ist. Also es wird aber auf jeden Fall Einzug erhalten, weil es eigentlich die sinnvolle Weiterentwicklung ist, finde ich, für das normale Leben. Und so viele Dinge erleichtert, wie es ist ja blöd gesagt, aber wenn man wirklich aufs Klo geht, nimmt man eben das mit ohne Unterbrechung. Das hat man zwar mit dem Tablet auch, aber man hat einfach einen Beamer. Nimm eher das Beispiel, was Microsoft auch im Video gezeigt hat, wo man wirklich einen 3D-Modellierer, der gerade ein Motorradmodell am Bearbeiten ist, erstellt, nimmt sich von seinem Das wird der Bildschirm Hammer, ja. wo er gerade am PC am Arbeiten ist. Der hat links das halbfertige Motorrad stehen, nimmt sich das fertige Modell, legt es drüber und kann es dann praktisch weiter bearbeiten. Die Elemente gucken, wie sie da reinpassen und sieht quasi alles live und kann es betrachten. Und das so, ist natürlich noch interessanter. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass du hast ja schon erwähnt, also ich finde, das wird auch bestimmte Businessbereiche absolut revolutionieren. Allein deswegen wird es sich durchsetzen, weil gerade in dieser Branche, in der kreativen Branche, wo es vielleicht auch aufwendig ist, einzuschätzen, okay, wie sieht das im Endeffekt später aus, finde ich, ist das ein wertvolles Mittel. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Twist. Wenn du dann deinen Wagen designt hast und mit Augmented Reality schön aufgezeigt hast, kannst du ihn in Virtual Reality, dann kannst einsteigen, kannst damit fahren, kannst deine erste virtuelle Testfahrt machen. Vielleicht wird irgendwann alles so realistisch sein, dass sie quasi die Parameter eingeben können, okay, die Elektronik funktioniert so, ich habe bei den Reifen die und die, du weißt, also selbst jetzt in der Rennspiele wie Project Cars schon so realistisch, dass sie einfach das ausprobieren können. Die können vielleicht sogar ein Fehlverhalten feststellen, indem sie merken, okay, wie damals bei der Ford Ka-Geschichte, der umgekippt ist, solche Sachen können sie vielleicht komplett vermeiden, durch solche immersiven Tests. Ich bin aber gerade am Überlegen, was... Wir wollten aufhören. Ich weiß, aber ich habe noch einen Punkt, der mich sehr interessiert. Ich finde es sehr schön. Wegen der Hologramm-Geschichte. Ich frage mich, wie weit kannst du bei den Hologrammen gehen und wie weit kannst du die von der Wirklichkeit unterscheiden nachher? Ja, klar. Also was Texturen, es ist ja quasi, sind es ja nur Elemente, die auch Texturen drüber liegen haben. Das ist wirklich meine Freundin. So, und dann frage ich mich jetzt nur in dem Moment, wenn die Grafik heutzutage so hoch auflösende Texturen darstellen kann, könntest du doch eigentlich auch Elemente darstellen, die so eine hohe Auflösung haben, dass du die nicht mehr unterscheiden kannst. Das ist, du spielst gerade auch zum Beispiel auch, was ganz interessant ist, auf dieses Avatar-Prinzip an von Zero Gates, dem Film. Also dort ist es zwar extremer, indem man ja im Prinzip ein anderes, also eine bessere Form von sich selbst annimmt, aber was hindert dich daran, quasi Argument, eine Textur über sich selbst zu legen, die dann quasi einfach perfekter ist und man kriegt es einfach nicht mit? Weil es halt so realistisch ist. Ich glaube, da sind wir noch weit entfernt davon. Ich habe jetzt eher an das Auto gedacht, wenn du wirklich draußen dein Auto stehen hast. Du siehst aber eigentlich nur deinen Ford Mustang, in den du einsteigst. Da gab es aber doch ein anderes Beispiel noch, dass man einfach die Farbe ändern kann dann. Zum Beispiel. Ich will jetzt grün. Also das wird schon... Gut, aber man selbst sieht es nur. Das wird dann halt auch sehr täuschend. Das ist irgendwie irritierend, weil das auch so ein bisschen, obwohl es mehr in der Realität ist als Virtual Reality, flüchtet man durch solche Geschichten, wie ich ändere jetzt heute die Farbe meines Autos auf rot und lege diesen Filter drüber, flüchtet man so ein bisschen aus der Realität. Das ist das, was ich erwähnt habe. Also im Nebensatz, ich denke, diese Technologien sind natürlich toll und wir alle freuen uns darauf in 20, 30 Jahren, wenn das Ganze wirklich so ausgereift ist, dass es das Ganze nochmal auf ein anderes Level bringt. Aber man muss natürlich auch klar sein, dass es dadurch natürlich neue Probleme entstehen, sowohl gesellschaftlich als auch alle möglichen Dinge. Allein die Thematik Killerspiele und so weiter wird natürlich durch Virtual Reality nicht unbedingt... Ich denke gerade wegen Augmented Reality, was die Japaner alles nochmal treiben werden. Genau, und das, man muss es ja auch wirklich in all der Deutlichkeit sagen, der kleine Prozentsatz, der damit vielleicht was anstellt, was nicht so toll ist oder wirklich übertrieben ist, wirkt sich auf den kompletten Kreis aus. So wird es wahrscheinlich sein. Und man kann einfach nur gespannt sein, wie sich das entwickelt. Weil noch ist es wirklich nur ein Gesprächsthema für die Nerds, sage ich mal. Und sobald es aber wirklich ein Massenprodukt wird, was, wie gesagt, ein paar Jahre dauern wird, aber... jetzt stelle ich dir noch, gerne. Noch eine entscheidende Frage. Oh. Wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen ich kaufe mir die HoloLens oder die Virtual Reality Lösung, was würdest du holen? Ich würde Virtual Reality holen, einfach nur vor dem Hinterpunkt, da HoloLens momentan noch eine extreme Prototypphase hat. Das heißt, das, was dort gezeigt wurde, ist ja wirklich auch nur wird dort wahrscheinlich relativ wenig geben. Also wenn es jetzt schon so funktionieren würde wie in der Demo. Nehmen wir das fertige Produkt. Du hättest jetzt beide fertigen Produkte vor dir liegen und du darfst nur eins von beiden nehmen. Das ist schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du stellst mir gerade vor eine Mammutaufgabe. Das ist unmöglich, sich zu entscheiden. Ich habe für beide Da bin ich sehr viel am Grübeln drüber, weil ich die ganze Zeit überlege, das ist beides auf seine Art und Weise wirklich Wahnsinn. Ich würde Virtual Reality holen. Einfach nur deswegen, weil Augmented Reality sowieso kommt. Also von daher, kann ich dann halt auch warten. Aber Virtual Reality, vielleicht kommt ja danach nichts mehr. Vielleicht wird ja der Markt jetzt so kaputt gemacht und es ist doch alles nicht so toll und es lohnt sich nicht und es verschwindet wieder. Man weiß es nicht. Mal gucken. Du hast aber eben einen tollen Satz angefangen. Wie war das? How far can you... weil das war ja, glaube ich, mal irgend so einen witzigen... ein Catchphrase von der damaligen 3D-Zeit. How far can you take? Ich bin gerade... How far can you get? Ich glaube, das war sogar in den Nintendo-Werbevideos drin gewesen. Also, das habe ich immer noch. Wenn ich an Werbevideos eingebrannt. Von alten Konsolen denke, da denke ich an die ganzen Genesis-Dinger und sowas. Aber ja, egal, das schweifen wir jetzt vom Thema genau. ab. Genau. Nee, wir sind wirklich bei der langen Zeit, wo wir jetzt drüber sind, schweifen wir jetzt mal an, es werden wieder zwei Folgen? Nein. Wir trennen diesmal nicht. Das, gut, okay. Also bei dem Thema finde ich, es passt stimmt, nicht. Ist, ja, es ist Quatsch, dazu zu trennen. Wo soll man auseinandergerissen wird, ja. Wo soll man splitten? Gut, dann war es das wieder, ein aufregendes Thema. Ich habe es gewusst. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich im Zuge der Diskussion Suki nochmal anstecken konnte. das hat mich gefreut und ich hoffe, ihr hattet da draußen auch ein bisschen Spaß hier, weil ich glaube, das ist einfach anzustecken, sich mit dieser Thematik, weil es einfach so, weiß nicht. Vor allem, wenn man es ausprobiert hat. Ja, vor allem, wenn man es ausprobiert hat. Man sollte also immer alles ausprobieren. Nutzt die Chance. Alles. Gut, genau. Ich bedanke mich auch nochmal. Wie gesagt, probiert das aus, wenn ihr könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gebe ich noch einmal abschließend an dich ab. Ach, das brauchst du doch nicht. Du hättest uns auch verabschieden können. Das war's dann mit dieser Episode. Wir kommen demnächst bald wieder bestimmt in euer Kino. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Halt, haut doch noch nicht ab. Ich habe noch eine kurze Anmerkung zum Schluss, die uns leider erst nach dem Podcast eingefallen ist. Denn eigentlich fänden wir es cool, wenn ihr uns eure Meinung zu dem Thema Augment versus Virtual Reality sagt. Wir haben den Podcast ja nicht nur, ihr könnt das ja nicht nur über Apps hören, sondern ihr könnt das natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal unter Retro Ranger sehen. Und dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Kommentare abzusetzen und uns interessiert brennend eure Meinung, was ihr denn kaufen würdet, wenn ihr die Wahl hättet. Was ist spannender für euch? Was interessiert euch mehr? Wo seht ihr mehr die Zukunft? Interessiert uns brennend. Gerne aber auch über Twitter. Ihr könnt dann irgendwelche Hashtags benutzen wie ProArgument und Hashtag RetroRanger oder ProVirtuell und Hashtag RetroRanger. Könnt ihr ruhig kreativ sein. Wir finden das. Würde uns einfach freuen und brennend interessieren, weil ihr habt ja gesehen, die Diskussion zwischen uns war am Ende dann doch, wir wussten auch selbst nicht, für was wir uns entscheiden würden. Das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Bis dann.